sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Oktober wollen wir mit Freihandel und Flüchtlingen beginnen und hier die desaströse Freihandelspolitik der EU gegenüber Afrika beleuchten. Dann betrachten wir genauer die Reise der Kanzlerin der BRD. Diese war Ende letzter Woche in Mali und Niger und Anfang dieser Woche in Addis Abeba, um dort dafür zu sorgen, dass Abschiebe- und Abschottungsabkommen wie mit der Türkei auch mit den dortigen Staaten geschlossen werden, und wollen dieses mit zwei Artikeln von Germ Foreign Policy genauer beleuchten, ehe wir nach Afghanistan blicken und den EU-Plänen zur Abschiebung von Zehntausenden von afghanischen Flüchtlingen in den Bürgerkrieg. Erster Artikel, Freihandel und Flüchtlinge, stammt von der Homepage Telepolis und erschien am 1. Oktober, und er befasst sich mit den TTIP-Protesten und blickt auf die Freihandel-Deals der EU und wie diese ja die Lebensgrundlage von Menschen in Afrika zerstören und sie in die Flucht zwingen. Anlässlich der TTIP-Proteste ein Blick zurück auf die vergessenen, desaströsen Freihandelsdeals der EU, die Afrika aufgenötigt wurden. Freihandel macht mobil, zumindest die politische Opposition gegen die windigen Freihandelsabkommen zwischen der EU einerseits sowie den USA und Kanada andererseits, TTIP und CETA, kann sich über massenhaften Zulauf freuen, wenn sie zu Großdemonstrationen aufruft. Zuletzt protestierten rund 320.000 Menschen gegen die verheerenden Folgen solcher transatlantischer Freihandelsdeals, bei denen soziale Standards geschleift und demokratische Rechte unterhöhlt werden. Angesichts der Dynamik dieser Proteste gegen das drohende neoliberale und letztendlich postdemokratische Freihandelsregime muss zugleich deren Einseitigkeit und Blindheit verwundern. Hort des Bösen sind für viele Demonstranten immer nur die USA, während die entsprechenden Machenschaften Europas nicht wahrgenommen werden. Nur zwei Wochen vor der Großdemonstration gegen TTIP, bei der Deutschland mutig dem berüchtigten angloamerikanischen Chlorhuhn die Stirn bot, wurden Kenia und Ruanda nach Brüssel zitiert, um ein in der Region heftig umstrittenes Freihandelsabkommen mit der EU in aller Stille zu unterzeichnen. Insbesondere Kenia leistete diesem Freihandelsdiktat Brüssels lang anhaltenden Widerstand. Bei diesem Deal Brüssels mit den Ländern Afrikas geht es auch um subventioniertes Federvieh. Meistens sind es aber Schlachtabfälle aus Deutschlands monströsen Hähnchenfabriken, die zu Dumpingpreisen auf den Märkten Afrikas feilgeboten werden und die dortige Landwirtschaft ruinieren. Aber alles der Reihe nach. Zur Erinnerung, seit mehr als 10 Jahren bemüht sich die EU mit möglichst vielen afrikanischen Ländern langfristige Freihandelsabkommen, EPA, Economic Partnership Agreements, abzuschließen, um diese in ein möglichst enges ökonomisches Abhängigkeitsverhältnis zu manövrieren. Diese neoimperiale EU-Strategie zielt vor allem auf die Sicherung des Zugangs zu den Rohstoffen dieser peripheren Region ab, in der auch China und die USA verstärkt aktiv sind. Die langfristige Strategie Brüssels erinnert an das Vorgehen eines Drogendealers. Nachdem die EU etlichen sogenannten Entwicklungsländern ab dem Jahr 2000 einen erleichterten Zugang auf den europäischen Binnenmarkt einräumte, bildeten diese entsprechende ökonomische Verflechtung mit Europa aus, etwa bei Agrarprodukten. Diese wachsenden afrikanischen Abhängigkeiten verschafften Brüssel erst den Hebel, mit dem der afrikanische Widerstand gegen die weitgehende Öffnung seiner Märkte für die gnadenlos überlegene europäische Konkurrenz gebrochen werden konnte. Mitte 2013 hat Brüssel in übler neokolonialer Manier etlichen afrikanischen Staaten ein Ultimatum gestellt. Entweder sie unterzeichnen die EPA bis Oktober 2014 oder es werden ihnen sämtliche Handelserleichterungen mit der EU gestrichen. Das von der deutschen Öffentlichkeit weitgehend ignorierte Brüsseler Diktat, das selbstverständlich auch von Berlin wie den entsprechenden Lobbygruppen der deutschen Wirtschaft mitgetragen wurde, führte zum durchschlagenden Erfolg. Am 10. Juli 2014 kapitulierten die Regierungen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, ECOWAS, und leiteten den Ratifizierungsprozess des maßgeblich von Brüssel formulierten EPA ein. Am 22. Juli folgte die Ratifizierung eines ähnlichen Wirtschaftspartnerschaftsabkommens mit 7 Mitgliedstaaten der südafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Southern African Development Community, SDAC, darunter auch Angola, Südafrika und Namibia. Kamerun schließlich ratifizierte sein EPA mit der EU am 25. Juli 2014. Einzig Kenia versäumte es zuerst, die Deadline des Weißen Mannes einzuhalten, sodass die Strafzölle der EU den Exportsektor des Landes voll trafen und 150.000 Arbeitsplätze gefährdeten. Der Regierung in Nairobi gelang es, die Kapitulation unter das Brüsseler Freihandelsdiktat bis zum 1. September 2016 hinauszuschieben. Tansania weigert sich hingegen immer noch, die EPA zu unterzeichnen, sodass nun die regionale Wirtschaftsunion Ostafrikas, die East African Community, vom Zerfall bedroht ist. Die enge ökonomische Anbringung der afrikanischen Staaten an die EU unterminiert somit zugleich die regionale Kooperation. Kurzfristig werden durch den Abschluss der EPA mit der EU die Jobs in den Exportsektoren der betroffenen afrikanischen Staaten erhalten. Doch langfristig drohen den Ländern Afrikas schwere sozioökonomische Verwerfungen aufgrund der weitgehenden Öffnung ihrer Märkte für europäisches Kapital. Laut den EPA muss Afrika nun seine Märkte zu 83% für europäische Waren öffnen, während Schätzungen zufolge nur 10% der in Afrika hergestellten Waren tatsächlich international wettbewerbsfähig sind. Für Andreas Wenzel von der Südliches Afrika-Initiative der deutschen Wirtschaft stellen solche Tatsachen bloße Sentimentalitäten dar, wie er gegenüber Report Mainz klar machte. Die in unserer Gesellschaft zutiefst verankerte Ausprägung, dem afrikanischen Kontinent helfen zu müssen, darf für uns keine Maßgabe der Politik sein. Nur der freie Markt könne Afrika wettbewerbsfähig machen, behauptete Wenzel. Andrew Malt, Wirtschaftsexperte der United Nations Economic Commission for Africa, betonte hingegen, dass die EPAs Brüssel das Elend und die Verzweiflung in der Peripherie des Weltmarktes zementieren würden, da die zerrütteten afrikanischen Volkswirtschaften nicht mit der deutschen Wirtschaft konkurrieren könnten. Dies führe dazu, dass durch den Freihandel und die EU-Importe bestehende Industrien gefährdet werden und zukünftige Industrien gar nicht erst entstehen, weil sie dem Wettbewerb mit der EU ausgesetzt sind. Ähnlich argumentierte Francisco Marie, Handelsexperte der NGO Brot für die Welt, der die EPA als ein Abgesang für eine industrielle Verarbeitung in Afrika bezeichnete. Selbst in der Kleinindustrie oder in der Weiterverarbeitung agrarischer Produkte oder Rohstoffe würden langfristig jegliche nennenswerte Entwicklungschancen zerstört, da die Abkommen auf mehrere Jahrzehnte angelegt und die europäischen Waren aufgrund der höheren Produktivität natürlich billiger seien. Es sei frustrierend, als NGO mittels Spenden Agrarentwicklungsprogramme in Afrika zu realisieren, nur um wenig später festzustellen, dass dies im Endeffekt vergebens sei, weil die hochsubventionierten EU-Agrarprodukte den afrikanischen Agrarsektor zerstörten, so Marie. Selbst der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Günter Noke, der ein Auskommen als Afrika-Beauftragter der Bundeskanzlerin Angela Merkel gefunden hat, kam nicht umhin, die von der Bundesregierung unterstützten EPA mit Afrika zu kritisieren. Die Freihandelsabkommen liefen den entwicklungspolitischen Bemühungen Europas in Afrika zuwider, glaubt Noke. Deutschland und Europa investierten Steuergelder im Rahmen der Entwicklungshilfe in Afrika, doch würden die EPA diese Bemühungen wieder zunichte machen. Man solle mit Wirtschaftsverhandlungen nicht kaputt machen, was man auf der anderen Seite als Entwicklungsministerium versucht aufzubauen, warnte der Afrika-Beauftragte im Interview mit der ARD. Auch Francisco Marie verwies darauf, dass die im Oktober 2014 gegen Kenia erhobenen Strafzölle die an das Land im gleichen Zeitraum gezahlte Entwicklungshilfe wahrscheinlich übersteigen würden. Diese pessimistischen Prognosen sind durch eine Vielzahl ähnlich gelagerter Beispiele aus der Vergangenheit nur zu gut begründet. Schon seit geraumer Zeit haben die Zentren des Weltsystems den Freihandel vor allem dazu genutzt, um ihre agrarische Überschussproduktion in der Peripherie entsorgen zu können. Ein Symbol für diese rücksichtslose Exportpolitik, die unzähligen afrikanischen Kleinbauern schlicht die Lebensgrundlagen entzieht, stellt das jahrzehntelang mit Chemie und Subventionen vollgepumpte europäische Hühnerfleisch dar, das jahrelang die Märkte Westafrikas, etwa Ghanas, überschwemmte. In den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts deckte der ghanische Agrarsektor rund 80% des Geflügelbedarfs dieses westafrikanischen Landes. Nun sind es nur noch 10%. Rund 165 Tonnen Fleischreste der globalen spätkapitalistischen Agrarindustrie überschwemmen alljährlich Ghana, die in den Zentren des Weltsystems keine Abnehmer mehr finden. Für die Agrarkonzerne, die ihre Ware in regelrechten Fabriken in Rekordzeit unter monströsen Bedingungen zur Schlachtreife mästen, stellen die Exporte nach Afrika nur ein Zusatzgeschäft dar, da schon der Verkauf der begehrten Teile wie der Filets in den Metropolen die Herstellungskosten deckt. In Ghana landen dann europäische Hähnchenreste wie Innereien, Flügel und Hälse oder der knochige Rücken des Tieres. Mit absoluten Dumpingpreisen wurde in den späten 90er Jahren die einheimische Geflügelzucht vom Agrarbusiness verdrängt, um hiernach diese anzuheben. Während Deutschland sich über das amerikanische Chlorhuhn empört, überschwemmen deutsche Schlachtabfälle die Märkte Afrikas. Dennoch sind die Fleischerzeugnisse der westlichen Agrarindustrie immer noch konkurrenzlos billig, sodass die EU ab 2008 de facto auf den Export direkt subventionierter Agrarprodukte nach Afrika verzichten kann. Insofern wirkte die Anfang 2014 großspurig publizierte Ankündigung von Agrarkommissar Dacian Ciolos, auf weitere Exportsubventionen von Agrarprodukten zu verzichten, wenn die Staaten Afrikas die EPA unterzeichneten, nur noch zynisch. Die hochgradig subventionierte europäische Agrarindustrie, die allein 2013 mit rund 58 Milliarden Euro bezuschusst wurde, braucht keine expliziten Exportsubventionen mehr, um Afrikas Kleinbauern zu ruinieren. Die monströsen und hocheffizienten deutschen Hühnerfleischfabriken etwa erreichen bereits eine Überproduktion von 25% gegenüber der Binnennachfrage, sodass ein enormer Exportdruck entsteht, der sich in massiv ansteigenden Ausfuhren in die Peripherie entlädt. Zwischen 2011 und 2012 sind die deutschen Exporte nach Afrika um 120% auf 42 Millionen Kilo Geflügel angestiegen. Inzwischen kommen rund 10% aller Geflügelexporte nach Afrika aus der BRD. Besonders heftig müssen südafrikanische Geflügelproduzenten unter dieser deutschen Exportoffensive leiden. Deutsche Hähnchenfabriken konnten ihre Ausfuhren nach Südafrika zwischen 2010 und 2013 um 625% steigern, sodass die Branche in Südafrika vor dem Kollaps stehe, wie der Spiegel Anfang 2014 berichtet. Selbst Südafrika, die avancierteste afrikanische Volkswirtschaft, kann somit der europäischen Agrarindustrie kaum etwas entgegensetzen. Seit 2010 habe die EU ihre Geflügelfleischexporte nach Afrika um knapp 2/3 gesteigert und somit die Geflügelwirtschaft in vielen afrikanischen Ländern mit ihren Dumpingpreisen binnen weniger Jahre vernichtet, resümierte SBON. Wirksame Schutzmechanismen gegen dieses Dumping können sich viele hochverschuldete afrikanische Staaten schlicht nicht leisten. Die Versuche des ghanischen Parlaments, 2003 mittels höherer Einfuhrzölle den heimischen Agrarsektor vor der Konkurrenz der europäischen Fabrikhähnchen zu schützen, seien am Druck der internationalen Gemeinschaft gescheitert, wie Kwame Kokro vom ghanischen Geflügelverband gegenüber der Deutschen Welle ausführte. Ghana verhandelte zur gleichen Zeit mit der Weltbank wegen eines Entschuldungskredits. Mehr Erfolg bei der Durchsetzung von Exportzöllen hatten Länder wie Nigeria, auf deren Ölexporte der Westen angewiesen ist. Auch Kamerun, die Elfenbeinküste und Senegal haben ab 2005 die europäischen Fleischabfälle aus ihren Binnenmärkten verbannt, die aber nun nach Abschluss der EPAs diese mitunter wieder überschwemmen dürften. Eine ähnliche Politik betreibt die EU bei Milchprodukten, wo industrielles Milchpulver aus Europa oftmals die lokalen Milchproduzenten verdrängt, und beim Fischfang, der durch das Abfischen der lokalen Gewässer durch europäische Fabrikschiffe für Einheimische kaum noch möglich ist. Mit mehr als einem Dutzend afrikanischer Staaten unterhält die EU sogenannte Partnerschaftsabkommen, die den EU-Fabrikschiffen das Abfischen der dortigen Bestände erlauben. Es sind Peanuts, die Brüssel an die korrupten Regime dieser verarmten Länder zahlen muss, um deren Gewässer ausplündern zu können. Die Verträge über Fischereirechte mit Mauretanien beliefen sich beispielsweise 2006 auf gerade mal 86 Millionen Euro. Brüssel schließe damit Abkommen mit den korruptesten Staaten dieser Welt, kritisierte etwa die schwedische Grünen-Politikerin Isabella Lövin, die Mitglied des Fischereiausschusses des Europäischen Parlaments war, dieses Vorgehen bereits 2010. Und es sind eben diese Abkommen, die den lokalen Fischern die Lebensgrundlage entziehen. Letztendlich produziert somit Europa gemeinsam mit den anderen Zentren des Weltsystems die anschwellenden Fluchtbewegungen in der Peripherie, die in der verzweifelten und mörderischen Massenflucht über das Mittelmeer kulminieren. Wo sollen denn die Millionen ökonomisch überflüssigen Lohnabhängigen Afrikas ein Auskommen finden, ihre Arbeitskraft vermittels Lohnarbeit auf Märkten reproduzieren, wenn die rücksichtslose Interessenpolitik der EU die Märkte Afrikas systematisch zerstört? Von einem breiten Sektor agrarischer Weiterverarbeitung, von einer afrikanischen Kleinindustrie träumt südlich des zu einem Massengrab verkommenen Mittelmeers niemand mehr. Die EU tut letztendlich alles, um jedwede nennenswerte wirtschaftliche Konkurrenz in Afrika auszuschalten und diese periphere Region zu einem abhängigen Rohstofflieferanten zuzurichten. Selbst in der Landwirtschaft, dem einzigen Sektor, in dem afrikanische Produkte zumindest theoretisch noch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig wären, wird Afrika durch ein Zusammenspiel gnadenloser europäischer Wirtschaftspolitik und des permanent anwachsenden Produktivitätsvorsprungs der europäischen Agrarindustrie gnadenlos an die Wand gedrückt. Die Effekte der europäischen Entwicklungspolitik in Afrika, die immer öfter nur als Türöffner zur Realisierung knallharter wirtschaftlicher Interessen fungiert, werden somit durch die rücksichtslose, quasi neoimperiale Wirtschaftspolitik Europas zerstört. Und es ist gerade diese Zangenbewegung aus neoimperialistischer Machtpolitik der Zentren und ungebremster marktvermittelter Vernichtungskonkurrenz, die in Afrika ökonomisch verbrannte Erde hinterlässt. Regionen, in denen kaum noch Kapitalverwertung im nennenswerten Ausmaß vonstatten geht. Offensichtlich verstärkt somit die Politik der EU das Aufkommen einer Klasse von ökonomisch überflüssigen Menschen in Afrika, die sich nicht mehr marktvermittelt über Lohnarbeit reproduzieren können. Fazit: Europa produziert zum Teil die Flüchtlingsmassen, die voller Verzweiflung die mörderische Überfahrt über das Mittelmeer wagen, um der Perspektivlosigkeit zu entkommen, die durch die europäische Afrikapolitik zementiert wird. Insofern ist der Impuls der afrikanischen Wirtschaftsflüchtlinge, die Überfahrt nach Europa zu wagen, nur zu folgerichtig. Sie sind Opfer der europäischen Wirtschaftspolitik. Mit den zwei folgenden Artikeln, Besetzen und Abschotten, wollen wir genauer schauen, was eigentlich die BRD-Politik in der Sahelzone, in Niger und Mali Ende letzter Woche gemacht hat und welche Verhandlungen mit Addis Abeba geführt wurden, mit Äthiopien Anfang dieser Woche. Angeblich war die Kanzlerin dort, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Besetzen und abschotten. Kurz vor der Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Mali und Niger an diesem Wochenende gibt Berlin die Einrichtung eines Militärstützpunktes der nigrischen Hauptstadt Niamey offiziell bekannt. Über den Stützpunkt soll die Bundeswehr ihren Nachschub für die in Goa, Nordmali stationierten deutschen Truppen abwickeln. Tatsächlich ist sie längst dort präsent und hat schon im April 40 deutsche Soldaten in Niamey stationiert. Die neue Transportbasis stärkt die deutsche Stellung in einem Land, das nicht nur zentrales Transitland für westafrikanische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa ist. Niger gilt darüber hinaus als zurzeit wichtigster Schauplatz des Antiterrorkriegs im nördlichen Afrika. Die Vereinigten Staaten errichten dort für 100 Millionen US-Dollar einen Drohnenstützpunkt. Vor allem aber gelingt es Berlin mit seiner neuen Präsenz in Niger, das Land dem bisher exklusiven Einfluss Frankreichs zu entreißen und damit in einem zweiten Staat der Franka-Afrika militärisch Fuß zu fassen. Paris gehe von seiner bisherigen Exklusivität ab, triumphieren Regierungskreise. Operationen in Nordmali. Anlass für die Einrichtung eines Militärstützpunkts in Niger ist der Einsatz der Bundeswehr in Malis Norden. Zum einen trainieren deutsche Militärs malische Soldaten im Rahmen von EUTE Mali nicht mehr nur im Ausbildungszentrum Kulikoro unweit der Hauptstadt Bamako, sondern führen ihre Ausbildungsmaßnahmen auch in Teilen Nordmalis durch, unter anderem in Timbuktu und Gao. Zum anderen hat die Bundeswehr die Aufklärungskompanie, die im Rahmen der UN-Truppe MINUSMA in Gao operiert, mittlerweile auf mehr als 560 Soldaten aufgestockt. Die Kompanie nutzt seit einiger Zeit die Aufklärungsdrohne Luna und wird ab November wie in Afghanistan auch Drohnen des Typs Heron einsetzen. MINUSMA gilt als die gegenwärtig gefährlichste UN-Mission überhaupt. Soldaten der Bundeswehr sind im Juli erstmals in ein Feuergefecht verwickelt worden. Allein in diesem Jahr sind bisher 32 MINUSMA-Blauhelme ums Leben gekommen. Beobachter vergleichen die Entwicklung in Mali immer wieder mit der Entwicklung in Afghanistan. Transportdrehkreuz in Niger. Ergänzend zur Ausweitung der Operation in Mali errichtet die Bundeswehr einen Stützpunkt in Niamey. Dabei handelt es sich um eine Basis für den Lufttransport nach Gao. Der Flugplatz in Gao ist nur für gelegentliche Landungen des großen Militärtransportes A400M geeignet, da dieser während des Entladens keinen Platz für andere Flugzeugbewegungen auf dem Flugfeld mehr lässt. Deshalb muss die Kompanie in Gao vorwiegend von Transall-Maschinen der Bundeswehr beliefert werden, die ihre Fracht wiederum möglichst in der Nähe aufnehmen sollen. Auf großen Flughäfen, die für den A400M ohne Probleme nutzbar sind. Malis Hauptstadtflughafen ist 1000 Kilometer viel weiter von Gao entfernt als der Flughafen im nigrischen Niamey, 400 Kilometer. Weshalb dessen Nutzen nicht nur Kosten, sondern im Falle des Ausfliegens verwundeter Soldaten auch überlebenswichtige Zeit einspart. Schon seit April sind rund 40 deutsche Soldaten in Niamey stationiert, um dort Transallflüge abzuwickeln. Ebenfalls im April hat der Inspekteur des Bundeswehrsanitätsdienstes die dortigen notfallmedizinischen Einrichtungen der französischen Armee sowie etwaige Evakuierungsoptionen für verletzte deutsche Soldaten überprüft. Inzwischen die Bundesregierung zudem ein vollgültiges Stationierungsabkommen mit Niger geschlossen. Vorläufig liegt die Obergrenze für die dort einsetzbaren deutschen Truppen bei 200 Militärs. Schlüsselstart im Antiterrorkrieg. Die Einrichtung eines deutschen Militärstützpunktes in Niger ist in mehrfacher Hinsicht von erheblicher Bedeutung. Zum einen hat sich das Land zu einem zentralen Schauplatz des Antiterrorkriegs im nördlichen Afrika entwickelt. Frankreich ist im Rahmen seiner Operation Barkhane, die von der tschadistischen Hauptstadt N'Djamena ausgeführt wird, umfassend in Niger präsent. Auch die Vereinigten Staaten operieren dort schon seit Jahren. Laut aktuellen Berichten hat Washington 2012 von der nigrischen Regierung die prinzipielle Genehmigung erhalten, von einem Stützpunkt bei Niamey aus Drohnenflüge zu starten. Demnach finden solche Flüge seit 2013 statt und unterstützen die französischen Operationen in der Region. Aktuell sind die Vereinigten Staaten dabei, unweit der nordnigrischen Stadt Agadez einen Drohnenstützpunkt zu errichten, von dem aus Drohnen des Typs MQ-9 Reaper zur Überwachung der Region womöglich auch zu Luftangriffen starten können. Washington stelle dazu gut 100 Millionen US-Dollar bereit, heißt es, unter Berufung auf interne Dokumente. Niger sei heute der Schlüsselstaat für US-Operationen in der Region. Knotenpunkt für Flüchtlinge. Zum anderen ist Niger gegenwärtig der bedeutendste Knotenpunkt für Flüchtlinge aus Westafrika, die zu den Küsten des Mittelmeers und weiter nach Europa aufbrechen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass jährlich mindestens 150.000 von ihnen das Land durchqueren. Sie hat längst ihre Bemühungen ausgeweitet, die Fluchtroute abzusperren. Bereits 2013 hatte die bundeseigene Entwicklungsagentur GIZ in Niger ein Polizeiprogramm gestartet, mit dem die Abschottung der kaum kontrollierbaren Wüstengrenze zu Libyen gestärkt werden sollte. Kanzlerin Merkel lässt sich auf ihrer aktuellen Reise nach Mali und Niger unter anderem von der Vorstandssprecherin der GIZ, Tanja Gönner, begleiten. Merkel wird zudem ein Zentrum der International Organization for Migration, IOM, besuchen, in dem Flüchtlinge zum Abbruch ihrer Reise nach Europa und zur angeblich freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer überredet werden sollen. Die IOM hat, von EU-Mitgliedstaaten unterstützt, schon im Jahr 2014 solche Zentren errichtet. Bei ihren Bemühungen, die Flucht nach Europa zu beenden, wird die IOM von Brüssel unterstützt. Die Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr werden im EU-Jargon offiziell Migrationspartnerschaft genannt. Kampf um die Franca Africa. Schließlich vollziehen sich in Niger, aber auch in anderen ehemaligen französischen Kolonien in Afrika derzeit weitreichende Umbrüche, die Berlin machtpolitische Chancen eröffnen. Frankreich ist durch die Krise massiv geschwächt und kann deutschen Vorstößen nur noch ansatzweise etwas entgegensetzen. Zu diesen Vorstößen gehört der Berliner Versuch, Frankreichs exklusiven Einfluss in der Franca Africa zu brechen und dort selbst stärker Fuß zu fassen. Dabei erzielt die Bundesregierung erste Erfolge. In Mali und Niger gäbe es nach wie vor massive französische Interessen und eine massive französische Militärpräsenz, heißt es in Regierungskreisen. Nun sei es aber so, dass in den letzten Jahren die Herausforderungen solche Dimensionen angenommen haben, dass auch Frankreich von seiner traditionellen Exklusivität abgegangen sei und sich nun sogar auf gemeinsame Schritte mit anderen Staaten einlasse. Die diplomatisch verschleiernde Sprache umschreibt die erzwungene Öffnung der Franca Africa für Berlin, das in Afrika militärisch konsequent auf dem Vormarsch ist. Niger ist das siebte Land des Kontinents, in dem deutsche Soldaten gegenwärtig stationiert sind. Wir kommen nun zu unserem zweiten Artikel von German Foreign Policy, und zwar zu Äthiopien und der Reise der Bundeskanzlerin dorthin. Besetzen und abschotten. Mit Gesprächen zur Flüchtlingsabwehr in Addis Abeba beendete die deutsche Kanzlerin am heutigen Dienstag ihre jüngste Afrikareise. Äthiopien, mit dem Deutschland seit Jahren eng kooperiert, betätigt sich nicht nur als militärischer Stellvertreter, vor allem der Vereinigten Staaten der Bundesrepublik in Ostafrika. Es beherbergt darüber hinaus eine Dreiviertelmillion Flüchtlinge, die Berlin an der Weiterreise in Richtung Europa hindern will. Diesem Ziel dient unter anderem ein Projekt zum Migrationsmanagement, das die bundeseigene Entwicklungsagentur GIZ in ganz Ostafrika durchführt. TV-Recherchen zeigen, dass das Projekt vor allem der Hochrüstung der afrikanischen Grenzen mit modernster Überwachungstechnologie dient. Auch sollen mit EU-Mitteln geschlossene Flüchtlingslager gebaut werden, Hafträume inklusive. Äthiopien ist in das Programm einbezogen worden, obwohl seine Regierung die Opposition des Landes schon seit Jahren brutal niederhält. Allein seit Ende vergangenen Jahres haben die äthiopischen Repressionskräfte rund 500 Demonstranten getötet. Anfang des Monats sind bei einer von ihnen ausgelösten Massenpanik bis zu 700 Menschen ums Leben gekommen. Wenn Kanzlerin Merkel heute in Addis Abeba mit Ministerpräsident Haile Mariam Desalegn konferiert, eskalieren die Proteste unkontrolliert weiter. Die Regierung hat am Sonntag den Ausnahmezustand verhängt. Deutsche Präsenz. Bevor Kanzlerin Merkel in der Nacht zum heutigen Dienstag in Addis Abeba eingetroffen ist, hat sie am gestrigen Montag Vereinbarung mit dem nigerischen Staatspräsidenten Mamadou Issoufou zum Ausbau der Militärkooperation der Flüchtlingsabwehr getroffen. So wird die Bundesrepublik als flankierende Maßnahme zur Einrichtung eines Militärstützpunktes in Niamey den Ausbau des dortigen Flughafens fördern. Darüber hinaus wird sie der nigrischen Armee LKWs liefern und Beratung bei der Ausbildung nigrischer Soldaten leisten. Um Flüchtlinge zu stoppen, stellt Deutschland im kommenden Jahr 10 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen insbesondere Fahrzeuge und Kommunikationstechnik beschafft werden, die für den Kampf gegen den in der Region überaus regen Handel mit Drogen und Waffen sowie gegen den Transport von Flüchtlingen benötigt werden. Für das nordnigrische Agadez, ein Zentrum jeglicher Art von Handel und Migration, hat die Kanzlerin 17 Millionen Euro zum Ausbau von Infrastruktur und Bildungseinrichtungen zugesagt. Insgesamt verbindet die Bundesregierung die Stationierung deutscher Soldaten mit einer weiteren Abschottung gegen Flüchtlinge sowie einen deutlichen Ausbau der deutschen Präsenz. Dies entspricht der Ankündigung, die bislang exklusive Stellung Frankreichs in seinen ehemaligen Kolonien zu brechen. Pufferstaaten. Am heutigen Dienstag wird die deutsche Kanzlerin die Politik der Abschottung gegen Flüchtlinge weiter vorantreiben. In Addis Abeba, Äthiopien, fungiert seit Jahren de facto als militärischer Stellvertreter der Vereinigten Staaten der Bundesrepublik in Ostafrika. Es trägt im Rahmen der weitgehend EU-finanzierten Somalia-Truppe der Afrikanischen Union AU, AMISOM, zur Kontrolle des Küstenstaates am Horn von Afrika bei und begleitet im Rahmen dreier UN-Einsätze die von Berlin und Washington betriebene Abspaltung des Südsudans vom Sudan. Darüber hinaus wird Äthiopien nun als Pufferstaat zur Flüchtlingsabwehr ausgebaut. Im Land leben derzeit rund eine Dreiviertelmillion Flüchtlinge. Die zentrale Fluchtroute aus dem weithin zerstörten Somalia führt über äthiopisches Territorium. Berlin hat bereits rund 70 Millionen Euro bereitgestellt, um die Flüchtlinge zum Verbleib in Äthiopien zu bewegen. Das Land ist darüber hinaus nun in ein Projekt der bundeseigenen Entwicklungsagentur GIZ, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, eingebunden worden, das sämtliche Staaten Ostafrikas umfasst und ein verbessertes Migrationsmanagement erreichen soll. Das Projekt, das auf 3 Jahre angelegt ist und von Berlin mit 6, von Brüssel mit 40 Millionen Euro finanziert wird, soll vor allem die Flüchtlingspolitik der ostafrikanischen Staaten vereinheitlichen und Institutionen stärken, die Menschenhandel verfolgen können, teilt die GIZ mit. Flüchtlingslager mit Hafträumen. Wie die Stärkung staatlicher Institutionen zwecks Verhinderung von Menschenhandel in Ostafrika vor sich geht, lassen Recherchen des Fernsehmagazins Report Mainz erkennen. Demnach sieht ein Projektplan der EU unter anderem die Lieferung von Grenzkontrolltechnologie wie Kameras und Scanner an ostafrikanische Staaten vor. Die sudanesische Regierung bemüht sich in diesem Kontext zudem um den Aufbau einer Datenbank mit biometrischen Angaben. Damit gewonnene Erkenntnisse will sie bei Bedarf der EU zur Flüchtlingsabwehr übermitteln. In dem EU-Projektplan ist laut Report Mainz auch der Bau von Flüchtlingslagern enthalten, einschließlich Hafträumen. Den Recherchen zufolge war zumindest zeitweise auch eine deutsche Delegation in die Verhandlungen involviert. Ein Leiter der sudanesischen Migrationsbehörde wird mit der Aussage zitiert, eine der großen Zielsetzungen, die wir mit der deutschen Delegation besprochen haben, ist folgende. Die Flüchtlinge sollen in abgeriegelten Lagern sein, wo sie mit allen Hilfsleistungen versorgt werden und in denen sie auch an für sie generierten Projekten teilnehmen können. Das Hauptziel ist, dass die Flüchtlinge das neue Lager nicht verlassen. All das haben wir vollständig vereinbart mit der deutschen Delegation. Aufgegriffen und abgeschoben. Zu welchen Folgen die Aufrüstung ostafrikanischer Staaten mit Grenzkontrolltechnologie führen kann, lässt sich ein Pressebericht von Anfang Juni entnehmen. Demnach wurden 442 Eritreer im Sudan aufgegriffen und umstandslos in ihr Heimatland zurücktransportiert. Laut Angaben des UNHCRs zählten zu ihnen mindestens 6 Personen, die als Flüchtlinge anerkannt waren. Von der EU wird Khartoum der Bericht zufolge mindestens 40 Millionen Euro erhalten, um das Management der Flüchtlingsströme noch stärker als bisher zu optimieren. Die Mittel seien für biometrische Geräte, für Fahrzeuge und für den Bau zweier geschlossener Flüchtlingslager vorgesehen, heißt es. Die Flüchtlingslager sollen in beiden sudanesischen Bundesstaaten Gadaref und Kassala errichtet werden, die an Eritrea grenzen. Brutale Repression. In Äthiopien, das Kanzlerin Merkel heute besucht, kommt derlei Unterstützung einer Regierung zugute, die seit Jahren immer enger mit der Bundesrepublik kooperiert, die zugleich jedoch brutal gegen die Opposition des Landes vorgeht. Bereits 2005 töteten die äthiopischen Repressionskräfte rund 200 friedliche Demonstranten, die gegen eine gefälschte Parlamentswahl protestierten, und sperrten Tausende, womöglich sogar Zehntausende Oppositionelle in Lager. Seitdem ist es immer wieder zu mörderischen Repressionen gekommen. Gefangene wurden und werden regelmäßig gefoltert. Kritische Journalisten müssen mit ihrer Inhaftierung rechnen. Seit der Verabschiedung eines Antiterrorgesetzes im Jahr 2009 stehen, wie Reporter ohne Grenzen mitteilen, faktisch schon auf Berichte über die Aktivitäten der Opposition lange Haftstrafen. Auch die illegale Hinrichtung missliebiger Personen ist dokumentiert. Breite Unruhen, die Ende letzten Jahres begannen, sind erneut blutig niedergeschlagen worden. Bis zum Sommer waren bereits rund 500 getötete Demonstranten zu beklagen. In einer Massenpanik, die äthiopisches Militär am 2. Oktober beim traditionellen Erntedankfest der Oromo-Bevölkerungsgruppe auslösten, fielen bis zu 700 Menschen zum Opfer. Die Regierung streitet die hohe Zahl an Toten ab. Im Ausnahmezustand. In den vergangenen Tagen sind die Proteste nun weiter eskaliert. Oromo-Aktivisten haben sich laut Angaben äthiopischer Exil-Oppositioneller darauf verlegt, Fabriken, regierungsnahe Besitzer sowie in ausländischem Besitz befindliche Betriebe, die auf unrechtmäßig enteignetem Land errichtet wurden, zu beschädigen oder ganz zu zerstören. Damit soll die Wirtschaft empfindlich geschwächt werden, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Die Regierung wiederum hat am Sonntag den Ausnahmezustand ausgerufen und ein hartes Einschreiten gegen die Proteste angekündigt. Während Bundeskanzlerin Merkel heute in Addis Abeba mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Haile Mariam Desalegn über weitere Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr spricht, droht die Lage im Land gänzlich außer Kontrolle zu geraten. Genau davor hatten äthiopische Oppositionelle immer wieder gewarnt. Berlin hingegen hat sich dadurch nie davon abhalten lassen, die stetige Repression der äthiopischen Regierung mit immer engerer politischer Kooperation zu honorieren. Thank you. Im letzten Beitrag von Pro Asyl betrachten wir die EU-Abschiebepläne nach Afghanistan. EU-Afghanistan-Konferenz. Aufbau der Abschiebelogistik. Während die Taliban einen erneuten Angriff auf Kunduz verüben, hat die EU die afghanische Regierung zu einer Konferenz nach Brüssel geladen, mit einem vordringlichen Ziel, reibungslose Abschiebung nach Afghanistan zu ermöglichen. Wieder einmal Kunduz. Schon 2015 wurde die nordafghanische Stadt, in der die deutsche Bundeswehr mit Truppen stationiert ist, von Taliban-Milizen schwer angegriffen. Am Montag, den 3. Oktober, erfolgte ein erneuter Angriff. Heftige Schusswechsel zwischen den lokalen Sicherheitskräften und den Taliban sind laut BeobachterInnen aus der Stadt zu vernehmen. Vollkommen absurd. Parallel zu den heftigen Kämpfen verhandelt die EU in Brüssel am 4. und 5. Oktober auf einer internationalen Geberkonferenz darüber, die Geldzuwendungen nach Afghanistan zu erhöhen und im Gegenzug die Rückschiebung von afghanischen Flüchtlingen zu erleichtern. Der Widerspruch ist offensichtlich. Während sich die Sicherheitslage in Afghanistan dramatisch verschlechtert hat, insgesamt sind 58.736 zivile Opfer seit 2009 zu zählen, üben sich die EU-Chefs in wohlfeiler Propaganda und fantasieren angeblich sichere Regionen in Afghanistan herbei. Pro Asyl hat bereits im Juli in einer umfangreichen Broschüre auf die dramatische Sicherheitslage hingewiesen. Allein im ersten Halbjahr 2016 sind in Afghanistan 1.600 Tote und mehr als 3.500 Verletzte unter der afghanischen Zivilbevölkerung zu beklagen. Von 407 Bezirken in Afghanistan sind bereits 36 in der Gewalt oder unter dem Einfluss von Extremisten. 104 weitere seien in Gefahr. Das geht aus einem Bericht eines Aufsichtsgremiums des US-Senats für die Aufbauhilfe in Afghanistan an das Parlament hervor. Und das ist wohl noch eine eher optimistische Schätzung. Denn hierbei handelt es sich nicht um neutrale Beobachter, sondern um die in den USA zuständige Behörde für den Wiederaufbau des Landes. In fast allen Landesteilen kommt es zu Anschlägen oder Gefechten, wie jüngste Meldungen über Kämpfe im nordafghanischen Helmand und der Provinz Jawzchan im Süden sowie über Anschläge in Kabul zeigen. In der Hauptstadt wurde ein Hotel, in dem mehrheitlich ausländische Söldner untergebracht sind, von den Taliban attackiert. Eine Woche zuvor forderte schon ein IS-Anschlag, der vor allem der Bevölkerungsgruppe der Hazara galt, über 80 Tote. In der westafghanischen Stadt Herat, die eigentlich als sicher gilt, kam es ebenfalls zu einem Taliban-Angriff, bei dem eine Gruppe ausländischer Touristen beschossen wurde. Durch Statewatch ist das Abkommen zwischen der EU und Afghanistan veröffentlicht worden. An dem Text wird deutlich, dass es der EU nicht vorrangig um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes geht. Im Zentrum steht ein Ausbau der Logistik, um Rückführungen nach Afghanistan zu erleichtern. So sollen afghanische Flüchtlinge in Zukunft auch ohne afghanische Papiere abgeschoben werden können. Ein entsprechendes EU-Dokument, das als Passersatzpapier fungieren soll, macht dies möglich. In der Vergangenheit scheiterten Rückführungen oft an fehlenden Papieren. Am Flughafen Kabul soll sogar ein eigenes Terminal für die Rückführung aufgebaut werden. In dem Dokument ist zudem niedergelegt, dass innerhalb der ersten 6 Monate nur 50 Personen pro Flugzeug abgeschoben werden sollen. Die Limitierung der rückzuführenden Personen betrifft aber nur das jeweilige Flugzeug. Eine generelle Begrenzung ist nicht vorgesehen. Die Vorschläge zeigen, dass die Pläne vor allem einen reibungslosen Ablauf der Logistik von Abschiebungen zum Gegenstand haben. Die EU will AfghanInnen um jeden Preis abschieben. Geplant sind auch Kampagnen in Afghanistan, die die Bevölkerung über die Gefahren der irregulären Migration aufklären sollen. Die EU will sich finanziell an diesen Kampagnen beteiligen. Von Aufklärung kann jedoch keine Rede sein, hatten doch afghanische Flüchtlinge im Jahr 2015 noch eine Schutzquote von 78% in Deutschland. Die seit dem ersten Halbjahr 2016 ins Bodenlose gefallenen Anerkennungsquoten verweisen darauf, wie der Schutzstatus von AfghanInnen systematisch manipuliert wird. Bei den Ablehnungen von AfghanInnen wird keiner rechtsstaatlichen Logik gefolgt, sondern der politische Wille umgesetzt. Von politischer Seite wird behauptet, es gäbe bestimmte sichere Regionen in Afghanistan. Dazu werden zum Beispiel Herat oder Kabul gezählt. Doch die Offensiven der Taliban aus den vergangenen Monaten zeigen, dass diese immer stärker in der Lage sind, auch große Städte anzugreifen. Die aktuellen Gefechte in Kunduz sind hierbei nur das jüngste Beispiel einer stetig steigenden Eskalation der Gewalt. Überdies ist auch das Leben der rückgeführten AfghanInnen kaum möglich. Gerade Kabul hat in den letzten Jahren eine Bevölkerungsexplosion erlebt. Von der ohnehin kaum vorhandenen sozialen Infrastruktur können die rückgeschobenen AfghanInnen kaum profitieren. Sie müssen sich allein durchschlagen und sind dabei der ständigen Angst vor tödlichen Anschlägen ausgesetzt. Sicherlich ist es richtig, dass die internationale Geberkonferenz die finanziellen Hilfsmittel für Afghanistan deutlich erhöht. Doch erstens ist es fatal, wenn die entwicklungspolitische Hilfe an die Bedingungen geknüpft wird, die Rückführung von AfghanInnen zu erleichtern. Die EU erpresst damit die afghanische Regierung, die auf die Gelder angewiesen ist. Und zweitens hat die Vergangenheit gezeigt, dass finanzielle Mittel allein die Situation nicht verbessern. Oft werden die finanziellen Zuwendungen an militärische Zwecke gekoppelt. Die Landbevölkerung hat beispielsweise überwiegend nicht von den finanziellen Hilfen profitiert. Pro Asyl hat eine Protestaktion gegen Abschiebungen nach Afghanistan gestartet und fordert faire Asylverfahren sowie einen sicheren Aufenthaltsstatus für AfghanInnen. Im August ist die Schutzquote in Deutschland auf unter 50% eingebrochen, obwohl sich die Situation in Afghanistan in keiner Weise zum Besseren verändert hat. In Griechenland sitzen derweil tausende AfghanInnen fest. Ihnen droht ohne Prüfung der Schutzbedürftigkeit die Rücküberstellung in die Türkei. Und das war der linke Medienspiegel. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Und tschüss.